Jeder gegen jeden. Lange bevor es Staaten gab, als die Menschen noch in kleinen Gruppen durch die Landschaft gezogen sind, war das Leben einsam, armselig, ekelhaft, tierisch und kurz. So zumindest beschreibt der britische Philosoph Thomas Hobbes den Naturzustand des Menschen. Jeder muss permanent fürchten, vom anderen ermordet zu werden. Es ist ein Krieg eines jeden gegen jeden. Oder wie Hobbes es auch ausdrückt, Homo homini lupus. Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Hobbes, der von 1588 bis 1679 in England lebte, benutzt den Naturzustand als Gedankenexperiment, um den Staatsvertrag zu begründen. Erst wenn sich die Menschen untereinander einigen, ihre Macht an einen Souverän abzugeben, der über sie richtet und das Gewaltmonopol innehat, können Frieden und Wohlstand herrschen. Hobbes hat dabei an einen König gedacht. Heute ziehen wir den demokratischen Staat als souverän vor. Als Gedankenexperiment ist der Naturzustand eine Abstraktion. Hobbes räumt ein, dass es ihn in reiner Form vielleicht nie gegeben hat. Er hat aber reale Vorbilder im Kopf. Die Wirren des englischen Bürgerkriegs von 1642 bis 1649 hat Hobbes selbst miterlebt. Er wusste, wie die Amerikaner zu seiner Zeit ohne Staat lebten, und er kannte Berichte von wilden, heute lebenden Völkern. Warum sieht es im Naturzustand so düster aus? Jeder Einzelne könnte zwar mit seinem Nachbarn kooperieren, indem er gemeinsam mit ihm auf die Jagd geht oder Viehzucht betreibt. Es besteht allerdings dauerhaft das Risiko, dass der andere die Kooperation ausnutzt. Er könnte einen zum Beispiel auf der Jagd töten, um die gemeinsame Beute für sich zu haben. Vor einem Gericht muss er sich danach ja nicht verantworten. Weil jeder weiß, dass der andere ebenso denkt, herrscht Misstrauen. Selbst friedliebende Menschen sind zur Gewaltanwendung gezwungen, um den anderen zuvorzukommen. Rudimentäre Kooperation mag es laut Hobbes zwar gegeben haben, aber weil die Menschen in ständiger Angst lebten, war an gemeinsame Projekte wie Handel, Städtebau oder Wissenschaft nicht zu denken. Wer schon einmal einen Endzeitfilm oder eine Zombieserie wie The Walking Dead gesehen hat, weiß, wovon Hobbes redet.